Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Iti piso bhagavā arahaṁ sammāsambuddho viññā charana sampanno sugato lokavidu anutaro purisa dhamma sarati satta deva manusanam buddho bhagava ti svakato bhagavata dhammo sandhitiko akaliko ehibhasiko opanayiko pacchattam veditambo vinyuhi ti supatipanno bhagavato savaka sangho ujupatipanno bhagavato savaka sangho nyayapatipanno bhagavato savaka sangho samichipatipanno bhagavato savaka sangho yadidam chattari purisa yugani hatta purisa pugala ese bhagavato savaka sangho ahunayyo bahunayyo dakhinayyo anjali karaniyo anuttarang punyakhetang lokasa ti evang buddhang sarantanang dhammang sangang ca bhikkhavo bhayam va chambitattam va lomahamso nahesati ti. So im Rahmen von Einführung in Praxis von Vedana Anupassana, von Betrachtung von den Gefühlen. Wir haben erst diese Sutra Nummer 152 von der mittleren Sammlung. Das ist eigentlich letzte Sutra von der mittleren Sammlung. Die meiner Meinung nach besonders wichtig ist für das Verständnis von Vedana Anupassana und Betrachtung von den Empfindungen aus der buddhistischen Sicht natürlich. Betrachtung von den Empfindungen ist wichtiger Teil von Praxis eigentlich in allen spirituellen Disziplinen, nicht im Buddhismus. Aber wir wollen wissen, was eigentlich die Besonderheit von dieser Praxis ist in der buddhistischen Lehre. Und in der Tat, in der buddhistischen Lehre, die Betrachtung der Empfindungen spielt die entscheidende Rolle im Verständnis von dem Komplex von Samsara. Und nach der buddhistischen Lehre, nur wenn man richtig und vollkommen Komplex von Samsara verstanden hat, kann man sich befreien. Ohne Verständnis von Samsara, also von dem Relativen, kann man nicht die höchste Wahrheit erfahren. Das ist die Besonderheit von Buddhismus, die mir immer im Gewahrsein behalten sollen, damit wir eigentlich verstehen, was buddhistische Praxis ist. So, in der Kette von bedingten Entstehung, die den Zustand von Leiden von den Wesen erklärt und die eigentlich der Buddha durchgeblickt hat unter dem Baum von Erleuchtung, und auf verschiedenen Weisen dann erklärt hat zu dem Wesen Zwecksbefreiung. Diese Kette eigentlich kann man brechen in diese in dem Zustand von Vedana. Vedana wird durch Berührung bedingt, Empfindungen sind durch Berührung bedingt und durch Vedana, durch Empfindungen, kommt Durst. Und durch Durst kommt Anhaften, durch Anhaften kommt dann karmische Existenz und neue Geburt und neue Existenz. Deswegen, Verständnis von den Empfindungen spielt kritische Rolle im Verständnis von der ganzen Buddha-Lehre. Mit diesem Hintergrund dann fangen wir an, unsere Sutra zu lesen. Und wir immer achten darauf, dass es ist auch der Hintergrund für diese Sutra, was diese Sutra zu erklären hat. Also die Entfaltung der Sinne, was in, heißt diese Sutra. Es wird als Entfaltung der Sinne, Bhavana, von dem Sanskrit-Wurzel Bhu, was eigentlich heißt werden. Und Bhavana heißt Entfaltung der Sinne in dem Sinne, dass man wird die Sinnen. Bhavana ist auch das Wort, das man in Sanskrit oder Pali-Sprache für Meditation anwendet. Man übt Shamatha, indem man wird Shamatha, man wird Ruhe, man übt Vipassana, damit man wird Weisheit. Alles, was man übt eigentlich, ist ein Prozess von Werden, von der Sache. Und die wahre Sache, für was wir eigentlich erleben, aber nicht davon bewusst sind, ist Dharma. Also eigentlich die wahre Bedeutung von Meditation ist Dharma werden. Wenn wir Dharma werden, auch in relativen Sinne, auch in absoluten Sinne, in höchsten Sinne, dann sind wir befreit von Leiden. Indem wir von Dharma entfernt sind, sind wir, indem wir Dharma üben, sind wir im Prozess von Dharma werden. Und das ist dann gemeint. Dann Indriya Bhavana, was Entfaltung der Sinne ist, kann man nichts sagen, es ist nicht falsch, aber man soll diese wahre Bedeutung von Bhavana immer behalten. Das heißt, Sinne werden. Und wir haben auch erklärt, dass zwischen den 22 Sinnen, die zu verstehen sind, wenn wir auch Samsara verstehen möchten, sind die geistigen Sinnen, die dann den eins zu werden mit Dharma, mit höchste Dharma, mit Nirvana ermöglichen. Und die werden ermöglicht, die werden erfahren, eben durch Entfaltung der Sinnen, von den anderen Sinnen. Zwischen den Sinnen, wir sollen immer daran Acht geben, ist auch Sati, Achtsamkeit, ist auch Weisheit, ist auch Konzentration, ist auch Anstrengung und ist auch Vertrauen. Das sind auch Sinnen, die, wenn wir die Sinnen verstehen, werden dann entwickelt zu Zustand von Verwirklichung, von Dharma werden. So habe ich gehört. Hm? Wer hat gehört? Na, Ananda hat gehört. Hm? Dadurch ist die Authentizität, so die Tradition, von diesem Gespräch garantiert. Hm? Indem Ananda hat es im ersten Konzil rezitiert und es wurde dann weiter von den Mönchen weitergegeben. Auch die Mahayana Sutras, die wichtigsten Mahayana Sutras, so wie Lotus Sutra und so weiter, haben genau so habe ich gehört. Also eigentlich Nirvana Sutra, Mahayana Nirvana Sutra, Pan Tanye Panjin, erklärt, dass die Schüler von Buddha und diejenigen, die den Weg unmittelbar erfahren haben, sind eigentlich nichts anderes als Bodhisattvas. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Eigentlich die Lehre von Buddha ist eins, nur die je nach Möglichkeit von Verständnis von dem Wesen, Buddha hat verschiedene Mittel gegeben zur Verwirklichung. Also einmal hielt sich der Erhabene bei Kajangala, niemand weiß, nicht Kommentar, niemand weiß, wo Kajangala ist heutzutage. Vielleicht entdecken sie in Zukunft. Jetzt in der Zeit ist die große Bewegung. Meine Freunde sind auch teilweise Teil davon, wieder zu entdecken, eigentlich die Orte, wo sich der Buddha aufhielt. So, wir organisieren mit Nalanda Universität Buddha Walk im nächsten Jahr, am 13. Dezember, von Bodh Gaya nach Rajgir und Nalanda zu Fuß und mit Hilfe von Archäologen, wir dann wollen besuchen die Orte, die dann festgestellt wurden, auch viele neue Orte, wo sich der Buddha eigentlich aufhielt. Hm? Also Kajangala wissen wir nicht, wo es ist. In einem Hau von Mukelu-Bäumen auf. Hm? Mukelu-Bäume, ich weiß nicht, welche Bäume. Hm? Auf jeden Fall, Sie können sich vorstellen, Indien in der Zeit von Buddha war nicht Indien von heute. Wenn Sie indische Literatur lesen, besonders Kalidasa, Meghaduta und so weiter, sogar die manche Suttas, viele von den Namen von Pflanzen und sogar Tieren, die damals da waren, sind heutzutage unbekannt. Und damals in den Städte herum gab es Wald, wo sich die Asketen, einschließlich der Buddha selbst, aufhielten. Und sie lebten eins mit der Natur. Einfaches, simples Leben. Deswegen damals gab es so viele realisierte Menschen, weil Dharma ist immer mit Einklang mit das eigentlich, was wir in Natur erleben. Also, was für Mukelu-Bäume sind, wir wissen nicht, aber auf jeden Fall, wir wissen, dass damals, zu dieser Zeit, gab es viele, viele Bäume, die wir heutzutage nicht so gut identifizieren können, wahrscheinlich nicht mehr existieren. Und jetzt erleben wir die Zeit, wenn so viele Bäume und Tiere und Pflanzen einfach verschwinden, so wird unsere Welt immer armer und armer. Und unsere Horizonte sind, obwohl wir so viel wissen, eigentlich sind auch immer ärmer und ärmer. Okay, da ging der brahmanische Student Uttara. Damals, was war die Erziehung in Indien? Diese Erziehung sogar der Buddha hat bekommen. Es gab Gurukulas. Heutzutage in Indien gibt es noch ein paar, die erhalten sind. Das ist die traditionelle Erziehung. Man sammelte sich bei einem Lehrer und lernte auswendig die Vedas zu rezitieren. Und auf Grundlage von auswendig lernen, dann erst musste man auswendig lernen. Nur wenn man auswendig gelernt hat, wurde der Lehrer dann erklären, nach den Kommentaren und nach der mündlichen Tradition, die Bedeutung. So ist die traditionelle Bedeutung, die traditionelle Erziehung, die teilweise heute noch in Burma, Tibet erhalten ist und auch ein bisschen in Indien bleibt davon, aber immer weniger und weniger. Als ich, wenn man Abhidharma lernt in Burma, ich habe selbst ein bisschen Erfahrung davon. Erst muss man auswendig lernen, die Suttas, Abhidharma wird mit Versen erklärt. Die Verse soll man erst auswendig lernen, dann nur der Lehrer will erklären, was da gemeint ist. Und dieser brahmanische Student Uttara, das war ein Student von den Vedas und Bedeutung von den Vedas. Und er war Schüler in Gurukula. Gurukula heißt Guru-Familie. Das gibt es noch in Sri Lanka, in Burma. Wenn man ein Mönch wird, dann wird man von dem Lehrer akzeptiert als Schüler. Und wird man Antevasi, das heißt, man lernt bei dem Lehrer und man lebt bei dem Lehrer, in der Nähe von dem Lehrer und man dient ihm. Und indem man ihm dient, dann bekommt man die Lehre. Das ist die Tradition. Also ein Schüler des Brahmanen Parasarya, heißt, dass er hat bei ihm gewohnt und ihm gedient und wurde von ihm geschult. Der Schüler im Buddhismus heißt Antevasi, das heißt eigentlich einer, der innen wohnt. Innen heißt bei dem Lehrer. Außen heißt weg von dem Lehrer. Und einer, der Ordination bekommt als Mönch oder als Samanera, nach den Regeln von Mönchen, muss erst 5 Jahre lang bei dem Lehrer bleiben und richtig lernen. Dann, wenn er der Lehrer Vertrauen hat, dass er richtig gelernt hat, dann er kann dann sich selbstständig machen und wandern. Das war die Tradition. In der Zeit von Buddha gab es noch keine großen Klöster. Die Mönche haben gewandert und gewohnt, nur wegen Regenzeit haben gewohnt in den Hütten. Sonst immer gewandert. Und der Buddha selbst hat auch Heim verlassen, hat sein Leben bis zu Tode so verbracht. Bis zum Tode hat er immer gewandert. Nur wegen Regenzeit, 3 Monate, war er auf einem Platz. Sonst immer gewandert. Und so einigermaßen gibt es heute, aber diese Tradition allmählich geht weg. Also der Schüler Brahmanen Basarya war wahrscheinlich schon erfahrener Schüler, der Erlaubnis bekommen hat zu wandern. Nachdem man gelernt hat, konnte man wandern und den großen Lehrern, die bekannt waren, dann Fragen stellen und befragen. Und das macht der Brahmane-Junge. Er geht zum Buddha und stellt ihm Fragen. Zum Erhabenen und tauschte Grießformeln mit ihm aus. Das ist Höflichkeit in Indien immer. Ich wiederhole nicht alle diese Einzelheiten von Höflichkeit. Gibt es genaue Regeln, wie man den Lehrer begrüßen soll, wie man mit ihm sprechen soll. In der Sanskrit-Sprache oder Pali-Sprache, andere Sprache mit der erhabenen Person, andere Sprache mit niedrigen Person. Je nach der Kaste hat man andere Sprache angewendet und andere Worte. So ist es auch in einigen Sprachen noch heute erhalten, zum Beispiel Japanisch. Nach diesen höflichen und freundlichen Worten setzte er sich seitlich nieder. Das ist auch indische Höflichkeit. Man sitzt immer beiseite bei den Füßen von den Lehrern. Auf rechten Seite, weil nach der indischen Vorstellung rechte Seite ist günstig und linke Seite ist ungünstig. Deswegen der Bodhisattva Avalokiteshvara, der Geliebte hat, alle Wesen in Sicherheit zu bringen, steht immer an linke Seite. Wir rezitieren sein Mantra Abend, Vama Disha Stita Krishna Jinaya. Er steht auf Vama Disha, auf der linken Seite, Krishna Jinaya, um das Schwarze, das heißt das Ungünstige, zu besiegen. Wegen seinem großen Mitleid, durch diese Mitgefühl, durch diese Mitgefühl, er nimmt an sich Gift von uns allen Wesen, so viel, dass sein Hals wird blau davon. Also in indischer Ikonografie von Avalokiteshvara, genauso wie Shiva, Hals ist blau von Schlucken, von den Giften von uns Wesen, die so viel Unwissen, Begierde und Hass in sich tragen. So, da fragte ihn der Erhabene, Uttara, lehrt der Brahmane Parasarya, seine Schüler, die Entfaltung der Sinne, also Indriya Bhavana. Wir wissen nicht viel über Parasarya. Ich glaube, sein Name wird auch in Suttanipata, ich bin nicht 100% sicher, wird auch erwähnt. Es war bestimmt zu der Zeit von Buddha ein bekannter Lehrer von den Vedas. Das tut er, Meister Gotama. Entfaltung der Sinne eigentlich ist keine rein buddhistische Tradition. Es gehört zur Tradition der Yoga und auch zu den vedischen Auffassungen von Yoga. Buddhismus ist auch eigentlich Auffassung von Yoga, aber nicht auf Worte von Vedas basiert, sondern der Buddha, genauso wie sein die Jina, Mahavira, in der Zeit von Buddha gab es zwei große Asketen, zwei große Lehrer, die nicht Autorität von den Vedas anerkannt haben. Ein war Buddha, er lehrte auf Autorität von seinem Allwissen, und andere war der Jina, Gründer von Jainismus und Buddha Gründer von Buddhismus. Beide haben gelebt ungefähr zu derselben Zeit, aber komischerweise haben sich niemals getroffen. Zwei Sonnen können nicht gleichzeitig erscheinen. Beide haben gesagt, dass sie sich nicht auf Autorität von Vedas stützen, sie stützen sich auf eigene Allwissenheit. Und die Schüler von Jina, genauso wie die Schüler von Buddha, waren überzeugt, dass sie wirklich mit Allwissen in allen Aspekten verbunden sind. Aber was eigentlich Allwissen bedeutet, darüber gibt es verschiedene Erklärungen. Allwissen natürlich bedeutet nicht, dass der Buddha weiß, was die Leute dort und dort zu gewisser Zeit zum Mittagessen gegessen haben. Das ist nicht mit Allwissen gemeint. Allwissen ist Allwissen über Dharma. So, wo sind wir? Das tut er, Meister Gotama. Aber Uttara, wie lehrt der Brahmane Parasariya seine Schüler die Entfaltung der Sinne? Der Buddha fragt ihn. Und da kommt die Erklärung. Meister Gotama, da sieht einer keine Formen mit dem Auge und hört keine Klänge mit dem Ohr und so weiter. Wir können dazu fügen auch kein Geruch, kein Geschmack, kein Tasten. Und er denkt nicht. So ist er sozusagen in Zustand von Samadhi, wo er überhaupt nicht reagiert. Noch heute eigentlich gibt es in Indien Asketen, die so üben. Ich erzähle immer berühmte Geschichte von Pilot Baba. Noch heute, zum Beispiel in Indien besonders berühmt, ist Pilot Baba. Haben Sie von ihm gehört? Du beschäftigst dich mit Yoga. Er macht viele, viele Mirakel. Er ist schon sehr, sehr alt. Hat er einen japanischen Schüler, der auch seine Künste gelernt hat und kann dieselbe machen. Und der Pilot Baba wandert in Indien, jetzt nicht mehr so viel, aber immer kommt er wieder zu Kumbh Mela, und wo eine große Sammlung ist, und zeigt ab und zu seine Sachen. Was er macht, er lässt sich begraben, und das geschah in der Zeit, als ich Student war in Indien. Er ließ sich begraben in Patna, was die Hauptstadt von Provinz Bihar ist, auf Gandhi Maidan, in Mitte von Gandhi Maidan. Die Polizei hat den Ort abgesperrt. Dann sie graben eine große Grube, da geht er hinein, er geht in Samadhi, dann decken ihn mit Erde, und Polizei wacht dann nach einer Woche ausgegraben, dann kommt er aus Samadhi raus, dann winkt er auf Kameras. trinkt er ein Glas Milch und geht er weiter, ein Stück weiter. Das ist eben sogenannte Sanya, Nirodha Samadhi, aber nicht im buddhistischen Sinne. Die Buddhisten auch üben Sanya Vedaita Nirodha Samadhi, aber das ist nur, das ist Samadhi mit Weisheit verbunden, wo man die Gefühle und Wahrnehmungen nicht mehr gewahr sein wird. Das ist eigentlich höchste, tiefste Samadhi, auch in der buddhistischen Tradition, aber mit Weisheit verbunden. Diese Samadhi ist auf vierte Jhana basiert, und dass man durch Wille, man hört die Funktionen der Sinnen und bleibt sozusagen im Zustand ohne Bewahrsein für so lange Zeit, wie man entschieden hat. Und dann kommt man wieder raus. Aber man geht in diese Samadhi einfach durch Stärke der Wille, die man lange, lange Zeit üben muss. In Indien, wenn Sie auf Kumbh Mela gehen, Sie können noch sehen, wie die Asketen üben. Zum Beispiel ein Jahr, Sie haben Gelübde, ein Jahr, so wie wir morgen üben, ein paar Minuten, Sie können ein Jahr so bleiben und schlafen in dieser Stelle. So üben Sie Diamantwille. Wenn man solche Wille hat und entscheidet etwas, dann das passiert eben. Und das war auch zu der Zeit die Übung von vielen Asketen. Und der Parasarya hat wahrscheinlich eben das gelehrt. Jetzt, wir müssen daran achten, Sie wissen vielleicht, was war die erste Rede von Buddha nach der Erleuchtung? Dhammacakkappavattana Sutta. Was heißt Dhammacakkappavattana Sutta? Wie sagt man auf Deutsch? Des Rades. Dve me bikave ante pabajite na nasevita bha katame dve yocha kame susukhalika anuyogo hino gamo putujaniko anario anatha sambito yocha atakilamato anuyogo dukho anario anatha samhito te cha te bhikkhave ubho ante anupagama tathagatena majjhima patipada abhisambuddha chakhu karani jnana karani abhisambodhaya jnanaya abhisambodhaya nibbanaya samvatati. Was bedeutet das? Ich sage euch, Bhikkhus, die fünf erste Schüler von Buddha, von einem, der in Hauslosigkeit gegangen ist, zwei Extremen sollen vermieden werden. Welche zwei Extremen? Ein Extrem ist, Kamesu, Sukha, ist sich zufrieden geben oder anhaften an Genuss von den Sinnen. Und dieser Weg ist Hina, ist niedrige, Gammo ist vulgar, ist Putujaniko, gehört zu denen, die nicht die höchste Wahrheit realisiert haben. Und es ist nicht nützlich für einen, der übt. Und andere ist extrem von sich quälen. Und das ist auch gehört zu denen, die nicht Arias sind, die nicht die höchste Wahrheit erfahren haben. Und der Tathagata hat diese zwei Extremen vermieden und mittlere Weg realisiert. Das öffnet die Augen, Auge, das führt dann zu Weisheit, führt zu Sambodhi und führt zu Nirvana. So ist Anfang von dieser Lehre. Jetzt in der Zeit von Buddha gab es zwei Sorten von Asketen. Einige, so wie Passarīya in Majjhima Nikaya, sie haben Gespräch, Dighanaka Sutta. Dighanaka Sutta, das Dighanaka, lange Nadel, das war der Onkel von dem großen Sariputta, der war auch große Brahman-Askete. Der hat gedacht, dass Sabbamena Kamati, ich mag nichts in der Welt, überhaupt nichts. Und hat der Asketismus geübt, damit er sich von der Welt entfernt. Dann der Buddha zeigt ihm, dass es, was er, seine Meinung ist nur eine subjektive Meinung, gar nicht auf Objektivität basiert, dass er lehrt ihm Betrachtung des Körpers, dieser Körper ist zusammengeschaffen durch Bedingungen und vergänglich, dann er lehrt, indem dieser Körper vergänglich ist, die Empfindung, das mit dem Körper verbunden ist, ohne Körper keine Empfindung, ist auch vergänglich, wenn wir Freude haben, wenn wir angenehme Empfindung haben, wir haben nicht unangenehme Empfindung und so weiter, dann die Ghanaka, in dem er Konzentration geübt hat, während diesem Gespräch kommt zu Erleichterung, Erleuchtung und wird Sotapanna, direkte Erfahrung von Nirvana. Also einige Asketen und der Buddha selbst haben gedacht, dass der Weg zu Nirvana ist durch Selbstqualen, indem man diese negative Karma abbaut. Und dadurch dann kommt man zur Klarheit. Der Buddha hat auch lange Zeit, fast 6 Jahre lang, diesen Weg versucht, aber war nicht erfolgreich. Dann anderer Weg, das auch sehr viele geübt haben in der Zeit von Buddha, das zum Beispiel, Sie finden in Magandhya Sutta, auch in Majjhima Nikaya, in mittleren Gesprächen. Der Magandhya sagt, dass der Buddha ist Bhuhano, er unterdrückt oder sogar tätet die Wesen, indem er nur Disziplin lehrt. Das soll man Augedisziplin, Ohrendisziplin, Geistdisziplin, und er nur bedrückt die Sinnen. Und eigentlich die Sinnen nach der nach Meinung von Magadhyaya, die sind der Weg. Durch die Sinnen dann erfährt man Nirvana, indem man, was er geübt hat, in Vertiefung geht. Man hat große Freude das ganze Körper und Geist verdrängt. Man wird vollkommen durchgedrängt durch diese Freude und Glückseligkeit. Dann erlebt man feine Körper, feine Objekte, die auch mit dieser Existenz, mit diesem groben, obwohl sie viel feiner sind, noch immer mit diesem groben Körper verbunden sind. Deswegen hat er dem Buddha gesagt, das ist eben Nirvana, dieser Körper mit dem Geist, mit dem feinen Geist, der in Freude bleibt. Viele Übenden in der Zeit von Buddha sind zu der falschen Meinung gekommen, dass Zustand von Jhana, von Vertiefung mit gewissen Objekten, so wie Atmen, ist eigentlich Zustand von Befreiung. Der Buddha hat so auch geübt und alle Vertiefungen gemeistert, aber mit seiner höheren Intelligenz hat er gleich erkannt, dass solange ein Objekt da ist, an dem der Geist hangen kann, in der Sanskrit- oder Pali-Sprache, Objekt heißt Alambana, etwas, an was der Geist hangen kann. Solange ein Objekt da ist, an dem der Geist hangen kann, hat er erkannt, dann es kann nicht wahre Erleuchtung sein, wahre Nirvana sein, wahre Erlösung sein. Das hat der Buddha erkannt. Deswegen hat er die Lehre, die ihn diese Kunst von Versenkung gelehrt haben, hat er sie verlassen. Weil er wusste, wenn man aus Versenkung geht, obwohl man in Versenkung kein Leiden erfährt, wenn man aber aus Versenkung weggeht, dann, indem der Geist noch viel sensitiver wird, dann kann sehr, sehr große Leiden wieder entstehen für eine sensitive Seele, das oder Geist, Bewusstsein, das Konzentration hat, dann die Erfahrung von Leiden kann umso intensiver sein. Deswegen die Konzentration ist Voraussetzung für Schützen des Geistes. Wenn man nicht Konzentration heißt, der Geist wird nicht sensitiv und man wird ihn nicht schützen. Wenn man Konzentration hat, der Geist wird sehr sensitiv, dann wird man ihn schützen. Und der Buddha, so ein sensitives Wesen, er hat gleich anerkannt, dass solange es etwas gibt, an dem der Geist sich hangen kann, es kann nicht die wahre Erlösung sein. Dann hat er mit Asketismus angefangen, mit extremen Asketismus, das seiner Meinung nach niemand in seiner Generation erkannt hat. Er war so mager, dass er mit seiner Hand seine, wie sagt man diese Zeit? Wirbelsäule. Nicht nur Wirbelsäule, diese Seite, die Rückseite spüren konnte. So abgemagert war er. Sie kennen vielleicht sehr berühmte Statue in Pakistan, in Taxila, Asket Buddha, nur Knochen und Haut. Sehr berühmte Statue. Also dann unter dem Baum von Bodhi hat der Buddha erkannt, den mittleren Weg. Mittlerer Weg ist eigentlich der Weg, das von dem Teufelskreis von Sein und Nichtsein hinausführt. Und diese zwei Extremen sind nichts anderes als Extrem von Sein, verbunden mit Vorstellung von Ewigkeit, und Vorstellung von Nichtsein, verbunden von Erlöschung. Und was ist der wahre Weg zur Erlösung? Der Sariputta, weise Sariputta, erklärt es eigentlich sehr schön dem sterbenden Anathapindika. Anathapindika, bestimmt kennen Sie, der größte Mäzenas, wie sagt man auf Deutsch? Mäzen. Vom Buddhismus, der hat dem Buddha diese Jetavana-Kloster gegeben, wo der Buddha dann die meiste Zeit nach seiner Erleuchtung verbracht hatte. Also die meiste Wassersregenzeiten. Wenn er bei Sterben war, dann kommt der gute Sariputta zu ihm und lehrt ihm sehr wunderbare Lehre. Was sagt er? Du Haushalter, du sollst so sehen, so denken. Ich bringe kein Auge zustande, auf dem das Bewusstsein sich stützen konnte. Ich bringe keine Farben keine Formen zustande, auf denen der Geist sich stützen konnte. Ich bringe kein Sehbewusstsein zustande, auf der gestützt sein konnte, und so weiter mit den anderen sechs Sinnen, und so weiter mit allen Elementen, mit Erdeelement, Feuerelement, Wasserelement, Windelement und so weiter. So lehrt er den guten Anathapindika, und der gute Anathapindika nach dieser Belehrung, tiefsten von allen Belehrungen, geht er in den Himmel, wird er in den Himmel geboren, weil ein reicher Mann, wie der Jesus aussah, er hat es schwer, sich vollkommen von Samsara zu erlösen, aber wegen seiner guten Taten. Und so, dann hat er das Geselligkeit von Himmel erreicht. Und dort wahrscheinlich, wenn er sich an diese Lehre erinnert, dann kann er Nirvana erreichen. So, das ist dann die Entfaltung der Sinnen. Man sagt auch eigentlich, der Sariputta sagt dasselbe, aber ganz andere Interpretation. Das ist Auge nicht zustande zu bringen durch Weisheit. Andere ist durch Wille. Und durch Wille eigentlich kann man nicht Erlösung erreichen. Nur durch Weisheit ist es möglich. Obwohl Wille auch sehr wichtige Voraussetzung für Erlösung ist, es ist nicht der Weg. So, was der Buddha sagt dazu? Wenn das so ist, Uttara, dann haben ein Blinder und ein Tauber entfaltete Sinne. Weil sie gar nicht sehen, gar nicht hören, wie glücklich sie sind. dann sie sind erlöst. Das natürlich der intelligente Junge, der Vedas gelernt hat, kann nicht akzeptieren. Nach dem, was der Brahmane Prasarya sagt, denn ein Blinder sieht keine Formen mit dem Auge und ein Tauber hört keine Klänge mit dem Ohr. Natürlich, der Uttara, der junge Uttara ist kein ordentlicher Junge, er ist sehr gut erzogen, er ist intelligent, dann er sieht selbst, dass diese Methode von seinem Lehrer absurd ist und konnte nicht die richtige Methode sein. Und als Resultat davon natürlich er schämt ist, er schämt sich sogar sehr, dass er bei seinem Lehrer sowas lernte. Nach dessen Worten saß der brahmanische Student Uttara, der Schüler von Parasarya, stumm da, verzagt. Was ist verzagt? Sprachlos. Sprachlos, ne? Verzagt. Na prima. Unbetrübt, sprachlos und betrübt. Ja, getrübt. Getrübt. Verzagt ist getrübt. Verzagt mit hängenden Schultern und gesenkten Kopf, verdrossen und teilnahmlos. So war er, weil er so intelligent war und so sensitiv war, bestimmt hat er auch tiefe Konzentration gelernt, die mit Übung von diesem Todmachen von den Sinnen verbunden ist. Dann, er war einfach sprachlos, weil er sah, dass eigentlich, das kann nicht der, was der bei dem Lehrer gelernt hat, es kann nicht der echte Weg zur Erlösung sein, wie er fest geglaubt hatte. Wenn es von so einem Lehrer, so wie der Buddha, vermittelt wurde, mit aller Ruhe und vollkommener Klarheit, dann umso mehr hat er sich geschämt. Als der Erhabene dies wusste, richtete er sich. Der Erhabene, der Buddha, ist einer, der genau weiß, richtige Moment, wenn was gelernt werden muss und wenn es nützlich sein kann. Nach diesen Worten sah der Brahmane-Student Uttara, der Schüler von Prasarya, das haben wir schon. Als der Erhabene dies wusste, richtete er sich an den ehrwürdigen Ananda. Warum? Weil er wusste, dass es Ananda wird ihn fragen, dass er erklärt, was die Entfaltung, was der Entfaltung der Sinne ist in der Lehre von Buddha, in Unterschied mit was der junge Uttara gelernt hat. Und dass es sehr nützlich wird, nicht nur für Uttara, auch für Ananda und für alle, die anwesend waren. Das war, er hat klar erblickt, dass es der richtige Moment ist. Und Ananda mit seiner Intelligenz wusste auch genau, was Absicht von Buddha war. Deswegen fragt er ihn gleich, dass er erklärt. Als der Erhabene dies wusste, richtete er sich an den ehrwürdigen Ananda. Ananda, der Brahmane Prasarya lehrt seine Schüler die Entfaltung der Sinne auf eine Art, aber in der Lehre des Edlen, Arya. In der buddhistischen Lehre, was ist ein Arya? Was ist ein Edler? Ein Edler ist einer, der unmittelbar ein Objekt von Befreiung erkannt hat. Das ist ein Edler. Die anderen, die nicht unmittelbar Objekt der Befreiung direkt erfahren haben, heißen was? Putujana. Warum Putujana? Putu auf Pali bedeutet breit. Warum heißen sie Putujana? Der Edler, der hat unmittelbar, direkt Ichlosigkeit erfahren. Der Putujana hat nicht Ichlosigkeit unmittelbar, direkt erfahren. Deswegen hat er breite Skala von Begierden, breite Skala von Ärger oder Hass und breite Skala von Verblendung. Ein Edler, indem er direkt Objekt der Erlösung erfahren hat, die Skala von Begierden, von Ärger und von Nichtwissen ist geschrunken. Und so lebt er viel glücklicher und viel mehr erfülltes Leben, obwohl er noch Trübungen des Geistes und des Gemüts hat, indem er sich damit nicht identifiziert und grübelt nicht, ich bin nichts, ich bin so schlecht, ich bin so, ich bin so dies und jenes. Sein Gemüt und sein Herz sind so leicht geworden. Und dann lebt er ganz anderes. Und nimmt er wahr, empfindet er ganz anderes, indem er sich nicht mit den Sachen, was er erfährt, identifiziert. Also, aber in der Lehre des Edlen ist die höchste Entfaltung der Sinne etwas anderes. Und was sagt der intelligente, große Schüler Ananda? Jetzt ist die Zeit, Erhabene, jetzt ist die Zeit. Der Erhabene natürlich weiß, was der Ananda sagen wird, die beide immer arbeiten zusammen in perfekter Einklang. Jetzt ist die Zeit, Erhabene, jetzt ist die Zeit, Vollendete, dass der Erhabene das Dhamma lehrt. Wenn die Bhikkhus dies von Erhabenen gehört haben, werden sie es sich merken. Werden sie es sich merken und dann allmählich erreichen sie die Klarheit der Sinnen. Wovon kommt Klarheit der Sinnen im Buddhismus? In Pindapata Parisuddhi Sutta, der Sariputta erscheint vor dem Buddha und der Buddha sagt ihm, oh, wie klar sind deine Sinnen, wie scheinen ist deine Haut, wie hast du das geschafft? Und Sariputta sagt, ich bleibe in der Leerheit. Und der Buddha sagt, die Leerheit ist eben die Bleibe der Edlen. Das ist die Bleibe, wo ich auch immer bin. Und was eigentlich erklärt wird, ist nichts anderes als die Leerheit der Sinne. Was heißt Leerheit der Sinne? Was heißt Leerheit? Das, was nicht einem Ich gehört, einem Wesen gehört, einer Person gehört, einer Seele gehört, das ist leer. Wenn man es die Sinnen empfindet, wird der Geist und geistliche Sinn klar. Wenn man es nicht erklärt, wird der geistliche Sinn und die Empfindungen immer getrübt. Also, wenn der Ananda ist, obwohl er ein Schüler ist, er tut als ein perfekter Bodhisattva, er immer denkt nicht an sich selbst, er denkt an die anderen, wenn er Buddha um Fragen bietet, um Erklärungen bietet. Deswegen die Mahayana Nirvana Sutra sagt, dass diese Schüler von Buddha sind nichts anderes als große Bodhisattvas. Denn Ananda, höre zu und verfolge aufmerksam, was ich sagen werde. Und wie es weitergeht, erfahren wir morgen. Genug für heute. So, jetzt können wir eine kleine Pause machen. Ich bin okay. Ich brauche nicht viel zu sprechen. Dann wir machen eine kleine Pause und dann gehen wir zu den Fragen. Morgen, Sie können dann Fragen vorbereiten über das Thema, das wir jetzt angefangen haben, über Indriya Bhavana, Entfaltung der Sinnen. Und heute dann Fragen über Methode, das ich erklärt habe, das sehr wichtig ist. Dann abends, Sie können immer verbinden die Fragen von dem, was ich morgen erklären werde, also Shamatha und Anapanasati, und mit den Fragen, was dann wir am Abend lernen, die Entfaltung der Sinne. Und allmählich dann wird es sich alles begegnen, in dem Shamatha ist eigentlich die Grundlage für Verständnis, wie man mit den Sinnen arbeitet. Könntest du etwas zum Verhältnis von Geist und Buddha-Natur sagen? Das ist natürlich sehr umfangreiche Thema. Darüber sind große, große Bücher und große Werke geschrieben. Darüber gibt es verschiedene Verfassungen. Sie können sich später mit Buddhismus beschäftigen. Wir können das nur mit ein paar Worten. Was heißt Buddha-Natur? Wollen wir jetzt eine kleine Pause machen? Oder? Kleine Pause machen. Ja. Einige schon. Okay, machen wir kleine Pause.